Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestling-Infos.de-Talk-Freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe unseres Wochenrückblickformats bei Wrestling-Infos.de. Einmal mehr keine Preview, einmal mehr keine Review, sondern einen ganz normalen Wochenrückblick. Und interessanterweise haben wir eine Situation, Chris und ich haben es gerade im Vorfeld kurz besprochen. Es ist eigentlich recht viel passiert in den Weeklies. Sogar ziemlich viel ist in den Weeklies passiert. Trotzdem waren Chris und ich irgendwie der Meinung, ja, es fühlt sich trotzdem irgendwie so runterproduziert, verwaltet an. Und aus dem Potenzial, das eigentlich da gewesen wäre, Stichwort The Vision und wo geht's hin, wo man wirklich viel erwarten durfte, hat man ja etwas gemacht, worüber man zumindest, glaube ich, sich austauschen darf, und das wollen wir machen. Ein Knalleffekt hat es bei SmackDown gegeben, der viele glücklich gemacht hat. Ich will mich da auch gar nicht rausnehmen. Bei dem es aber auch ein kleines bisschen Wasser in den Wein zu schütten gibt, zumindest von meiner Seite aus. Und da bin ich gespannt, ob auf Sicht der Weinfaktor vielleicht den Wasserfaktor überwiegen wird. All das gilt es aufzubereiten. Und ich freue mich, das heute machen zu dürfen mit der Stimme, die ihr sowieso schon bei mir an meiner Seite gewohnt seid. Herzlich willkommen aus München, der Christian, unser Chris. Ja, wunderschönen guten Tag. Ich freue mich auf diese Ausgabe, weil ich einfach die Gelegenheit bekomme, mich ein bisschen nicht auszukotzen, aber ein paar Sachen loszuwerden, weil ich dann doch unfassbar enttäuscht rausgegangen bin aus dieser Woche. Ich durfte SmackDown machen, hatte das Glück, dass ich da ein Mega-Match bekommen habe. Aber der Rest ist eine sehr schwierige Situation, beziehungsweise schwere Kost, um ehrlich zu sein. Und da freue ich mich, mit dir drüber zu reden, weil danach wird es mir besser gehen. Und wir haben Gott sei Dank auch noch nicht die Preview für einen Pay-Per-View, die wir durchmachen können. Das heißt, heute können wir freelancen, und ich glaube, das wird mir sehr gut tun. Ja, du hast schon gesagt, ein Megamatch bei SmackDown gab es, und ich fühle das auch. Wann hat man schon mal Drew gegen Cody und Cody im Anzug? Also das wird also for the ages sein, ja, das werden wir niemals vergessen. Und ja, sonst ist eben auch noch so das eine oder andere passiert. Zum Beispiel, ich will ja nicht sagen, ich habe es euch ja gesagt, aber es war von Anfang an für mich klar, dass das nicht funktioniert. Chris war, das spricht immer, finde ich, sehr für dich. Du warst etwas optimistischer, ja, was das Ron Killings-Gimmick von R-Truth anging. Es ist offiziell zu den Akten gelegt, und man kam tatsächlich zu der Erkenntnis, die Leute wollen nicht Ron Killings, sie wollen R-Truth. Sag ich herzlichen Glückwunsch. Also auf die Idee hätte man vielleicht schon früher kommen können. Das Gimmick war für mich tot vom ersten Moment an, obwohl, und da gebe ich, Chris, da gebe ich dir recht, da hätte man was draus machen können. Ne? Also, und ich glaube, Killings hätte das auch vielleicht sogar geschafft, was draus zu machen, wenn man A, ihm die Chance gegeben hätte, und B, und das kann man nun wirklich vom Booking-Team zumindest nicht in jeder Hinsicht beeinflussen, sogar eigentlich muss man hoffen, dass es funktioniert, B, wenn die Reaktion der Crowd eben da gewesen wären. Und es war beim ersten Segment schon so, dass die Crowd etwas verwirrt war, weil R-Truth eben nicht R-Truth, sondern Ron Killings war. Und man hat es danach, finde ich, auch nie wirklich mehr versucht. Auch schon mit der Konfrontation von Brock Lesnar. Ein Segment, das viele, ja, zwiespältig sehen, will ich mal sagen. Ich fand es ganz putzig, aber auch da sagte er schon, er sei Ron Killings, hat aber sich R-Truth-mäßig verhalten, muss man ja ganz deutlich sagen. Chris, es war nix. Es war auch nicht dazu angedacht, dass es hätte klappen können. Ich fand aber auch, WWE hat es auch nicht wirklich versucht. Die Frage stellt sich, was soll denn das? Ich muss bei uns irgendwie an dieses Meme denken, wo der Vater zum Kind sagt, sit down, little faggot, wenn der Kleine irgendwas sagt, was Unsinn ist. Und ich erinnere mich, glaube ich, beim Fiend hat es angefangen, wo ich gesagt habe, oh, das kann ja wirklich gut werden. Und warst auch schon reserviert beim Fiend. Ich habe dann Bray Wyatt noch eine Chance gegeben, als dann sein Comeback kam bei Extreme Rules. Da war ich auch so, ja, aber das ist doch da dieses Firefly Funhouse. Also auch gesagt, ja, weiß ich nicht. Und bei Ron Killings ähnliche Situation. Und wo ich da dir recht geben muss, WWE hat es irgendwie auch überhaupt nicht probiert. Und Irgendwie kommt so vor, ich glaube, das haben wir eh schon angedeutet, das war einfach nur, um den Fans quasi auf den Kopf zu tätscheln und zu sagen, ja, schau, was aus eurer Idee wird. Ihr little faggots, genau. Ihr little faggots. Und wir haben, also ich sage ja nicht, wir haben das gefordert. Niemand hat gefordert, dass du R-Truth vom Babyface zum Ron Killings Heel turnst. Aber es war halt damals einfach eine Zeit, wie sie jetzt auch ist, das war einfach ein Pfad, langweilig. Und dann haben sie gesagt, ja, vor allem mit dem John Cena Heel turn, is it a road to WrestleMania now? Und rest is history. Ich find's trotzdem schade. Ich weiß, R-Truth wird die Welt nicht mehr verändern mit, über 50 ist er doch wahrscheinlich schon. Ja, deutlich. Genau. Aber mir geht's ja nicht darum. Mir geht's einfach darum, dass du über eine 2,5-Stunden-Show auch Undercard und Midcard, beziehungsweise Undercard und Main Event, wenn man die letzte Ausgabe von SmackDown hernimmt, auch irgendwie interessant füllen kannst. Und ich finde, du hattest was mit R-Truth. Der hat das auch gut gemacht, finde ich. Dieses Little Jimmy und John Cena, dieser Witz ist 10 Jahre alt. Ich finde den schon seit 9,5 Jahren nicht mehr witzig. Ja. Und da hast du doch gemerkt, dass der da auch aufblüht. Und das ist nicht überraschend, ich weiß. Aber ich habe mich da halt wieder reingesetzt in den Haufen, weil ich einfach erkannt habe, Mann, das kann einfach so für ein 10-Minuten-Segment bei einer Show doch ganz nett sein. Man hat es ein bisschen probiert mit Aleister Black-Fehde und dann hat man es still und heimlich fallen lassen. Und am Ende wird man Backstage wahrscheinlich, jeder, der Unreal geschaut hat, wird diesen Raum kennen. Triple H sitzt ganz vorne, hinten ist die Flipchart und jetzt lachen sie so über die Fans. Wenn mit auf die Fans sein, passiert das. Ja, vielen Dank für das gute Booking, Triple H. Also, ja, sollen sie es haben. Ja, R-Truth wird die Welt nicht verändern des Wrestlings. Ich find's trotzdem schade. Man muss dazu auch, finde ich, oder man kann dazu auch die Frage aufwerfen, was hat denn WWE jetzt genau erreichen wollen? Also, ja. Denn das, was WWE uns, glaube ich, und das hast du, finde ich, auch sehr schön angesprochen, wir haben es damals, glaube ich, auch schon so ein bisschen geunkt. Papa Hunter erklärt uns, warum nur WWE Recht hat, so nach dem Motto. Und für mich haben sie das mit dieser Aktion aber nicht geschafft, denn R-Truth wurde entlassen. Die Fans wollten R-Truth gerne wiederhaben. Man hat R-Truth wieder eingestellt und als Ron Killings was machen lassen. Und man hat es so inszeniert, dass von Anfang an klar war, dass das Ding nicht fliegen wird. Dass das, also ich finde, das erste Segment war so Born to Die. So, also das konnte nicht funktionieren. Und dann, haha, wir haben es euch doch gesagt, es wird nicht klappen. Da wird man sich die Frage stellen, ja, aber Hunter, die Fans wollten doch auch gar nicht dieses Ron-Killing-Gimmick. Sie wollten R-Truth als für das, was er eben ist. Er macht dann Backstage-Segmente, ist dann auch ganz putzig. Manche finden seine Witze blöd, manche finden sie gut. Ich mag R-Truth total gerne, solange er nicht irgendwie über Midcard hinaus katapultiert wird. So dieser Gag-Monkey für Backstage-Segmente. Und dann kannst du ihn aber irgendein Special-Event rausschicken lassen, dann kann er die Leiter hochkrabbeln oder irgendwelche anderen Sachen. Das macht er einfach richtig gut. Sein Charisma ist dafür klasse. Alles toll. Ich glaube, und da bin ich jetzt gar nicht mehr so in den Infos drin, dieses Ron-Killing-Gimmick, wollte R-Truth das selber? Ich meine, das damals gelesen zu haben, dass er es selbst irgendwie als Neuerfindung an die Rampe bringen wollte. Aber selbst dann finde ich es irgendwie komisch. Denn warum sollte WWE jemanden wieder einstellen, nachdem man ihn gerade entlassen hat, weil die Fans sein Comeback fordern, ihm dann seinen Booking-Willen geben, was ja WWE eigentlich so gut wie eigentlich ganz selten nur macht, um dann das Ganze fallen zu lassen und zu sagen, hier, siehst du, hat auch wieder nicht geklappt. Aber wenn sie ihn jetzt wieder entlassen, werden die Fans wieder not amused sein, weil sie eben R-Truth haben wollen. Also ich verstehe vorne bis hinten nicht, was ich Hunter glaubst bei diesem... Glaubst du, wäre der Aufschrei wieder so groß? Nee, so groß nicht, aber er wäre, glaube ich, immer noch da, weil eigentlich hat auch dieses Ron-Killing-Dings nichts geändert an der Ausgangssituation. Die Fans wollten damals R-Truth, sie wollen jetzt R-Truth. Und wenn sie ihn jetzt wieder nicht bekommen, Also ich glaube genau wie du, es wird nicht ansatzweise so groß sein, aber es wird einen Aufschrei geben. Also in einer perfekten Welt wäre er sogar noch größer, weil die Fans sich zu Recht verarscht fühlen müssten, weil sie nicht das bekommen haben, was sie eigentlich haben wollten, als sie R-Truth Comeback gefordert hatten. Und jetzt würde ich, wenn ich wirklich so damals bei diesen Lautkrakeelern dabei gewesen wäre, da würde ich jetzt aber noch lauter krakeelen und sagen, Leute, jetzt reicht's aber. Wir müssen uns doch nicht von WWE ständig verarschen lassen. Aber wie du richtig gesagt hast oder erwägst, im Zweifel wird das nicht so funktionieren. Im Zweifel würde es jetzt ruhiger sein, weil das Momentum einfach weg ist. Es geht also vielleicht gar nicht um die Sache. Und das ist ja in der Welt leider sehr häufig so. Ich will jetzt gar nicht abdriften. Es geht oft gar nicht um die Sache, um die Botschaft. Es geht oft nur um irgendein Momentum, um Emotionen, die du triggern kannst. Und dann kannst du die Welt verändern. Und zwar egal, worum es geht. Und ich finde, dieses R-Truth-Beispiel ist so ein kleiner Punkt, woran man das ganz gut sehen kann, dass es den Fans einfach nur um irgendein Momentum gegangen ist, das sich an der Emotion für R-Truth kurz entzündet hat. Und auch wenn es jetzt einen deutlich größeren Grund geben würde, bin ich eigentlich bei dir, wird wohl nicht nochmal so groß werden. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, R-Truth, jetzt wieder als R-Truth, das wird auch funktionieren und mal gucken, was passiert. Ich glaube, wie gesagt, auch nicht, dass er entlassen wird. Den Fehler wird WWE jetzt erstmal nicht machen. Oder meinst du, er fliegt jetzt bald? Es würde mich irgendwie nicht überraschen. Also, ich glaube, R-Truths Glück war damals einfach, dass er mitten in John Cenas Retirement-Tour auch eine Rolle gespielt hat. Und er hatte ja das Match, glaube ich, bei Saturday Night's Main Event und dann hat man ihn direkt entlassen, glaube ich. Und ich glaube, dass dieser Umstand dann gesorgt hat, hey, jetzt nehmen sie uns R-Truth weg und dabei war er jetzt in der Feder, war in dieser Story mit Cena, voll traurig und wir wollen wieder diese witzigen Segmente. Ich glaube, jetzt wäre es den Leuten, ja gut, okay, er ist ja nicht mal involviert irgendwo. Mich würde es nicht überraschen, wenn er bei der nächsten Entlassungswelle wieder dabei ist. Okay, ich bin mal gespannt. Also ich glaube, WWE lässt ihn erstmal so ein bisschen jetzt bei den Workern, die kann man immer mal bringen, wenn man mal Bock drauf hat. Entlassungsgefahr sehe ich derzeit nicht, aber klar, man kann da nie so richtig reingucken. Ja, Moment. Oh, ich musste ganz kurz mal husten, ich bitte um Nachsicht. So, das war unsere Opening-Story. Ich finde, interessant ist vielleicht gar nicht so sehr, dass es hier um R-Truth geht, sondern was sich da so hinter verbirgt. Stichwort, wie arbeitet WWE mit den Fans? Und ich finde, das sieht man jede Woche wieder aufs Neue. Zum Beispiel auch bei der Smackdown-Ausgabe, die wir dieses Mal hatten. Da geht man, die Fans sind so ein bisschen, genau wie Chris und ich, sie sind da jetzt nicht so richtig vielleicht sich im Klaren, was sie von manchen Sachen so halten. Einerseits bookt WWE absolut straight in Bezug auf Cody Rhodes. Das ist nicht alles immer, sag ich mal, bis ins Letzte überragend durchdacht. Manchmal kann man es auch nicht durchdenken, wenn wir hier die Realitäten leider reingrätschen. Aber allein schon wie Cody back to business geswitcht hat, das kann nur Cody. Also das war sowas von oh, uns fällt Booking-mäßig nichts ein. Also er kam raus bei SmackDown und sagte, ja, Number One Contender Match und so weiter. Und ich hatte ja jetzt gegen Rollins leider verloren bei Crown Jewel. Und wenn es nach mir geht, dann war es das letzte Aufeinandertreffen. Aber wir wissen, das wird wohl nicht das letzte Aufeinandertreffen gewesen sein. Schnarch. Ja, aber bis dahin muss sich jetzt Rollins um seine Sachen kümmern. Und ich muss mich um SmackDown kümmern. Schnarch. Ja, und wir haben ja jetzt auch noch ein Championship-Match bei Saturday Night's Main Event. Und da wer wird wohl gegen mich antreten? Drew McIntyre? Buh. Oder Jacob Fatu? Hurra. So, also wie man da souverän umgeswitcht hat. Also es ging ja gar nicht anders. Ja, Crown Jewel war ja, da ging es ja um gar nichts, als um so einen viel zu großen, dusseligen Gürtel, der bestenfalls den Wert der goldenen Ananas hat. Und dann switchst du eben auf diese Weise back to business und versuchst das Ganze eben als eine relevante Fehde da stehen zu lassen zwischen Cody und Rollins, was sie ja von der Matchqualität ja auch grundsätzlich ist. Aber übrigens, Chris, Sternchen von Dave, wo wir gerade dabei sind. Ja. Jetzt verlieren wir einen User mal. Das ist jetzt aber egal, weil, wo wir gerade über dieses Match gesprochen haben, ne? Da würde ich doch gerne mal wissen, was glaubst du, hat denn Dave dem Rollins gegen Cody Match gegeben? Eigentlich war er bei den vorangegangenen Matches ja immer sehr zufrieden. Ich habe absichtlich die Sterne nicht angesehen, weil ich gehofft habe, dass wir es spielen und ich möchte wissen, ob er Cena 5 gegeben hat. Aber ja, da reden wir gleich drüber. Genau. Rollins gegen Cody, ja, ich glaube, ich fand es ja von den Aufeinandertreffen der beiden, sie haben ja ein paar neue Sachen reingetan. Ich denke, das wird Dave gefallen haben. Also vier, vielleicht sogar mehr. Ich sag 4. Ja, Gott sei Dank ist er unter 4 geblieben. 3, 7, 5. Ja, finde ich aber auch in Ordnung, wow, tatsächlich. Okay. Aber wenn man weiß, was er vorgegeben hat, dann ist das, kann man drüber philosophieren. Ne? Das stimmt. Also ich habe nichts dagegen über diese Sterne, weil es war halt langweilig, aber wow, okay. Krass, okay, du willst ja über Cena gegen Styles willst du ja unbedingt noch haben. Okay. Ja, was glaubst du denn? Ja, 5. Tatsächlich nicht. 4,75. Ich hätte 4,5 gegeben. Recht. Aber okay. Du fühlst Dave eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Also das ist Reed gegen Roman. Lass mich nochmal zurückdenken. Das war das der Opener, ne? Jo. Ja, nicht so gut wie das erste tatsächlich. Mach mal 3,5. Aber er hat doch dem ersten auch 3,5 gegeben. Hat er? Okay. Ich meine ja. Aber egal, er hat hier auch 3,5 gegeben. Okay, ich hätte auch beide Matches tatsächlich gleich gewertet. Okay. Also ich fand die beide gut. Beim ersten war noch so ein bisschen der J-Faktor, ne? Dieser Audience-Hurra-Faktor. Aber ich fand beide Matches wirklich gut. Mhm. Also 3,5, das passt. Stephanie Vaquer gegen Tiffany Stratton. Fand ich sehr enttäuschend. Ja, war auch sehr kurz. Wow, wie bewertet er das? Das könnte ich gar nicht sagen. Also für mich war es nicht mal, technisch war das schon was. Ja, also ich finde, er hat sehr gut bewertet tatsächlich. Mach mal 3. Ja, 3,25. Und ich finde, das kann man machen, weil die haben schon gezeigt, was sie können. Aber da war eben nicht mehr viel zu machen. Ne? Also deswegen, 3,25, genau da wäre ich auch gewesen. Und du ja auch. Ja. Bleibt noch Rhea und Io gegen Asuka und Kairi. Oh, ich bilde mir ein, das war gar nicht so schlecht. Ist vielleicht ein bisschen untergegangen. Mach mal 3,25. 4,25. Das war auch gut. Das war nicht schlecht. Also, aber ob man da 4 Sterne geben muss. Also ich habe ja gesagt, das ist ja untergegangen. Das ist vollkommen, das ist gnadenlos untergegangen. Aber ich finde, die haben auch echt gut geworkt. Also gerade Asuka und vor allen Dingen Kairi, finde ich, hat überragend gearbeitet. Wow. Ja, ist schon sportlich, bin ich bei dir. Das ist, also 4,25 ist schon maybe too much. Okay. Also der Main Event überrascht mich, muss ich sagen. Ich fand allerdings auch Rhea und Io gegen Asuka und Kairi stärker als den Main Event. Also das kann ich schon so sagen. Ja, aber wieder, von den Sternen her, wieder bärenstarker Pay-Per-View. Das schlechteste Match, 3,25. Und trotzdem waren Chris und ich nicht so richtig geflasht. Ja, bleibe ich aber auch dabei. Ne? Bleibe ich auch bei. Gehe ich auch nicht. Gehe ich kein Stück von weg. Also überhaupt nicht. Wir können es ja kurz machen, hätte ich beinahe gesagt. Es kam dann, es sollte zum Number-One-Contenders-Match zwischen Jacob und Drew kommen. Aber das Match fand nicht statt, weil Jacob backstage zusammengeschlagen und aus dem Mund blutend da niederlag. Und Cody war klar, es muss Drew gewesen sein. Und deswegen gab es jetzt man weiß nicht, was es war, ob es wirklich ein Match war, ob es ein Titelmatch war oder was es auch immer war. Es wurde wohl als Match gewertet. Auch die Kommentatoren, wie Chris reingeschrieben hatte, waren sich jetzt nicht sicher, ob es das wirklich war. Und als hätten wir da jetzt noch nicht genug gehabt, ist das natürlich auch unser Main Event für Crown Jewel. Na Chris, da kriegt man doch richtig Bock. Wow. Also Ich möchte die Leute auch nicht langweilen, weil mein Sprachwortschatz, der ist auch nur in der Art und Weise da, wie ich ihn kennengelernt habe. Aber das kann ja nicht sein. Das ist ja furchtbar langweilig. Also McIntyre, haben wir schon gesagt, eine Aktie, die rauf und runter spaziert, wahrscheinlich in einer sehr undankbaren Situation, gerade gegen einen Champion, der, weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist ja nicht mal mehr aalglatt. Es ist einfach, du hast die Promo angesprochen. Also es gibt ja das Gerücht, dass WWE mit der AI arbeitet bei Skripten. Bei dieser Promo hätte ich es auf jeden Fall geglaubt. Und Cody hat es auch wie ein AI-Computer rübergebracht. Souverän, aber steril bis zum Geht nicht mehr. Diese Geschichte, wie man das gelöst hat, finde ich auch, weil das mit Jacob Fatu, dass der nicht kämpfen kann, hat man super lang gewusst. Also ich habe das schon vor der Show gewusst, dass er nicht antreten werden kann. Und man löst es mit Drew McIntyre und einem Cody Rhodes im Anzug und einer Disqualification und einem Möchtegern-Championship-Match. Also ich weiß nicht, ob man hier so eine Art Spannung generieren wollte, dadurch, dass niemand weiß, ob es ein Titelmatch ist und was passiert, wenn Drew gewinnt, aber dann lass halt Drew clean gewinnen, aber dann kommt Aldis raus und sagt, hey, sorry, aber hier wurde nichts unterschrieben als ein Titelmatch, meinetwegen dann bei Saturday Night's Main Event ein Leitermatch oder sowas, keine Ahnung, ich spitballe. Aber unabhängig davon, das Roster ist so voll. Und wir sind mitten im Oktober, die schwierigste Zeit für WWE, die es sowieso gibt. Ja, jeder hat keinen Bock mehr, weil die Tage werden kürzer und es wird kälter. Man bringt doch einfach irgendjemanden da raus, den wir noch nicht so oft hatten. Es ist doch scheißegal, ja. Oder trau dich wenigstens und gib Drew diesen Titel. Ja, weil dieses Titelmatch bei Saturday Night's Main Event, das ist ein x-tes Titelmatch, das er verlieren wird. Und selbst der größte WWE-Fan, und ich will das gar nicht irgendwie in den Schmutz ziehen, ja, sei Fan von was du willst, aber niemand wird mir erklären können auf irgendeine Art und Weise, dass das etwas ist, worauf man Lust haben sollte. A, man hat es super oft gesehen, B, es ist voraussehbar und C, ich finde nicht mal, dass die beiden so eine gute Chemie haben im Ring. Und D, es stehen auch beide so hart in der Luft und in der Schwebe. McIntyre gefühlt auch schon wahrscheinlich gelangweilt von der Situation, dass er random in Titelmatches steht, ohne Aufbau und ohne wirkliche Jeopardy, ja. Und Cody hofft auf einen guten Terminkalender von The Rock, weil grundsätzlich ist seine Titelregentschaft im Moment die, dass sie so stark ist, dass man etwas absurd Großes braucht, um ihn den Titel abzunehmen. Ich bleib dabei. Lass den Titel halt ein paar Mal wechseln. So sehr ich McIntyre im Moment langweilig finde, ein Titelwechsel hier wäre doch mal was gewesen. So random bei SmackDown hatten wir super lang nicht mehr. Cody war einfach außer sich im Anzug. Du kannst das so schön erklären und ihn trotzdem stark dalassen, ja. Er hat es einfach satt, dass der da die Superstars verprügelt. Wir haben einen Schockmoment, der uns zumindest über die nächsten 2 Wochen bringt. Und meinetwegen, gib ihm den dämlichen Titel auch dann zurück. Du kannst, sie sind ja eh geil drauf, dass Cena 17 hat, kannst ja Cody ein paar mehr geben. Aber ein bisschen mehr Abwechslung, das ist unfassbar steril, es ist unfassbar langweilig. So glatt es ist mit Cody als Champion, niemand wird mich dazu bringen, dieses Match anzusehen. Und noch gleichzeitig dazu kommen wir noch, hat Raw einfach noch langweiliger nachgelegt. Aber dazu kommen wir später noch. Deswegen, ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Also langweilig ist ein Wort, dass das nicht mal wirklich bedeutungsvoll erklärt für mich. Ich bin so gelangweilt davon, dass das sogar wert wäre, einen Monat Pause zu machen vom WWE. Und überhaupt über nichts, nicht die Dirt Sheets zu lesen, überall Unfollow machen von Dirt Sheets. Ich will nichts von dieser Company wissen, weil das so absurd fad ist. Und bei so vielen Kreativen, wenn du bei den Superstars mal die Gehälter kürzen möchtest oder ein paar entlässt, damit die Zahlen schön anschauen, in diesem Creative Room kannst du direkt mal die Hälfte rauswerfen. Nicht, dass man es machen sollte, ja, jeder soll Geld verdienen, hat ja auch jeder eine Familie. Aber niemand sitzt dort berechtigt, wenn er sagt, was machen wir bei Saturday Night's Main Event? Wir hatten ja super lange nicht mehr Drew McIntyre gegen Cody Rhodes. Dass ich den nicht so vor der schieße, das kann ja nicht sein. So, bin durch. Ja, ich wollte gerade sagen, also, der Chris ist ja fast schon im Rage-Modus hier. Also, so kennen wir ihn ja gar nicht. Also, erstmal muss ich dazu sagen, ich habe deinen Clickbait-Spruch gleich in die Überschrift gepackt. Da heißt es jetzt, bookt WWE schon jetzt mit AI-Booking. Da lasse ich nichts anbrennen, was das angeht. Die Frage ist ja durchaus berechtigt. Ich habe ja auch mit Fragezeichen versehen, ja. Und falls ja, hat Cody sie sehr gut. Vielleicht ist es auch schon AI-Cody. Vielleicht ist das gar nicht ein echter Cody. Wir wissen es gar nicht. Das ist vielleicht irgendwie auch ein künstlicher Intelligenz-Cody, der also so bewegt. Also eigentlich seit seinem Comeback habe ich das Gefühl, dass Cody eine AI-Creation ist. Wir werden das. Vielleicht ist er der erste Wrestling-Roboter. Wir werden das überprüfen und irgendwann können wir dann sagen, wir haben es als Erste gewusst. Mal gucken. Ja, klar, ist natürlich ein bisschen blöd, dass das Jacob jetzt ausgefallen ist. Gut, wir wissen auch nicht, ob er das Match gewonnen hätte, ehrlich gesagt. Aber die Art, wie man es dann booking-technisch gelöst hat, ist schon diplomatisch gesagt jetzt nicht so sinnvoll. Denn wenn Cody sagt, Drew hat den armen Jacob niedergeschlagen, dann bestraft er ihn jetzt hart mit dem Titelmatch. Herzlichen Glückwunsch. Also, das kannst du doch keinem erzählen. Dann macht man doch 1000 andere Sachen, vielleicht eher, um da irgendwie einen Schockeffekt zu bringen. Und eigentlich wäre es ganz putzig zu wissen, wie oft wohl Cody und Drew schon Matches gegeneinander hatten seit Codys Comeback. Ich habe gar keine Ahnung, aber ich will es auch gar nicht wissen eigentlich. Aber es fühlt sich an, dass wir schon 1000 Mal gehabt haben. Und wie du sagst, die Chemie im Ring, also Dave wird sie lieben, weil das beides klassisch konservative Worker sind, die ein Match auch gut aufbauen können, aber sie sind nicht dazu da, wirklich hier für Leidenschaft zu sorgen, weil dafür arbeitet Drew einfach zu, so stiff und stark er das macht, einfach zu slow, das muss man sagen. Und du kannst Drew auch nicht jedes Mal wieder in einen Streetfight stecken oder so, das nutzt sich dann auch irgendwann ab. Also kein Must-Watch-Match. Da bin ich absolut bei Chris und ich habe auch genau wie er so ziemlich gar keine Lust drauf. Was ein absolutes Highlight ist, also wir müssen jetzt auch nicht, glaube ich, die ganze Smackdown-Ausgabe durchgehen, denn wir haben es ja schon gesagt, WWE ist in einem gewissen Verwaltungsmodus und weiß man nicht. Was aber tatsächlich, also auch, dass das jetzt hier Lotte und Alexa Bliss gewonnen haben, in Ordnung. Ja, also ich habe das Gefühl, seit sie die Gürtel haben, passiert da auch nichts mehr so richtig mit den beiden. Mal schauen. Bei WWE hat man ja doch offenbar vor, bei den Mädels ein bisschen mehr Tag-Team-Stimmung reinzubringen. Das Stichwort Bailey und Gott, wie heißt denn sie? Also mal unsere charmante Liebe von nebenan. Lyra Valkyria, herzlichen Dank. Da wird ja auch ein bisschen was gebastelt. Schauen wir mal. Und auch mit Carmelo Hayes und The Miz ich weiß nicht, das ist jetzt alles nicht so der Knaller. Was aber ein Knaller ist, war tatsächlich die Open Challenge von Sami Zayn. Das waren, ich glaube, er hat nicht ein Match unter 4 Sterne gehabt in dieser Open Challenge. Und die waren alle wirklich gut bis richtig gut. Und alleine mit dieser Open Challenge hat Sami Zayn, also er ist ja ähnlich wie Drew, so ein Aktiensteig- und Fallmensch, hat er seine Aktien und auch die Aktie des US-Gürtels wirklich nach oben gebracht. Das war natürlich ein Abklatsch von John Cenas Open Challenge. Ja, weiß ich nicht. Bestimmt, natürlich. Es war ja auch auf John Cenas Abschiedstour. Alles okay. Aber er hat es richtig gut gemacht. Es war frisch. Die Crowd war eigentlich immer dabei. Und unterstellt, es ist jetzt nicht zu sehr von der Zuschauerreaktion manipuliert und geworkt worden. Also, das war schon gut mit den Open Challenges. Jetzt war man gespannt, wer denn diesmal die Open Challenge annehmen würde. Und ich weiß gar nicht, Chris, er war in den letzten Wochen immer mal so, er war nicht Thema, aber der Name fiel ab und zu, Ilja Dragunov. Und der kam tatsächlich auch raus zur Open Challenge und die beiden haben dann ein 20-minütiges Match gemacht und das sollte man gesehen haben, dieses Match. Die beiden passen ja unglaublich gut zusammen. Also es ist, die Chemie hat gepasst, die Crowd war drin und also richtig stark. Auch wie intensiv Ilja worked, das hat man hier auch wieder gesehen. Sein Finisher und sein Torpedo Moskau, die sehen einfach großartig aus. Und Zayn ist auch mit denen richtig gut umgegangen, hat sie auch großartig gesellt. Also das ist so ein Match, das hätte man gerne auf dem Pay-Per-View auch haben können. Nur hat es eine Smackdown-Ausgabe geadelt, die ohne dieses Match also wirklich kaum eine Erwähnung wert gewesen ist. Durch dieses Match dann natürlich auf jeden Fall eine Erwähnung. Denn dieses Match, also da musst du 4 Sterne X geben. Das war absolutes Granatenmatch. Und ja, Ilja hat das Ding gewonnen, ist also jetzt quasi mit einem Paukenschlag zurück. Comeback nach Verletzung. Gleich nicht ins Titelgeschehen gebuckt, sondern gleich den Titel, US-Titel übernommen. Nach allem, was man gehört hat, hat sich Sami Zayn backstage wohl auch für diesen Schritt stark gemacht. Und das war schon für sich eigentlich sehr cool. Was ich auch cool fand, dass nachdem jetzt Tama Tonga wieder fit ist, auch das MFT-Stable wieder ein Faktor geworden ist. Solo kam schon während des Matches raus und hat sich zu präsentieren gegeben und hat sich gezeigt und angedeutet, Achtung, wir sind da. Nach dem Match kam auch MFT und hat sowohl Ilja als auch Sami Zayn ziemlich deutlich platt gemacht. Und dann ging das Licht aus und auch da sage ich gleich was zu. Dann war die Wyatt Six sozusagen am Ring, standen sich dann mit MFT gegenüber und die Wyatts sind dann in den Ring reingegangen, Staredown, und MFT ist weggegangen vom Ring und hat sich zurückgezogen. So, vieles ist hier gut. Also, dass MFT zurück ist, ist gut. Chris und ich haben ja ein Fable für Solo, muss man ja sagen, und für das ganze MFT-Stable. Pause war notwendig. Sie haben nicht die beste Figur gemacht, Booking-mäßig. Da können die dann auch nicht so viel für, finde ich tatsächlich. So, jetzt gegen die Wyatts. Warum nicht? Ich würde es tatsächlich gut und wichtig finden, wenn MFT möglichst schnell wieder Titelgold um ihre Hüften tragen. Ich weiß jetzt nicht genau, also wer hier der Face sein soll, weil die Wyatt Six wurden eigentlich auch nicht immer facig gebuckt, ganz im Gegenteil. Mal sehen, vielleicht werden sie jetzt Faces, weil wir ja haben wir ein Firefly Funhouse, irgend so ein Themepark, ich weiß jetzt gar nicht genau wo, müsste man nochmal verifizieren. Vielleicht werden sie jetzt zu Faces geturnt, keine Ahnung. Und was ich ein bisschen schade fand, sowohl beim Comeback von Ilja als auch bei diesem Monster-Staredown, die Crowd wusste damit nicht viel anzufangen. Das fand ich wirklich, ist mir aufgefallen. Also beim Comeback von Ilja, Höflichkeitsapplaus. Im Match hat er sie dann mit Sammy gecatcht. Aber auch, das hätte so ein bisschen Big-Time-Feeling sein können, aber es war eben kein Big-Time-Feeling. Dafür ist MFT zu wenig. Ja, Überraschung, das Booking war jetzt so doll nicht die letzten Monate. Aber auch die Wyatts sind da jetzt nicht mehr so over wie damals zu ihrem Beginn. Und deswegen finde ich es ein bisschen schade, weil Wrestling eben sehr von der Crowd-Reaction lebt, dass die so überschaubar war, sowohl bei Ilja als auch bei beim Staredown. Aber für mich sind tatsächlich beide Sachen, also MFT gegen die Wyatt Six und Ilja jetzt als neuer US-Champion, ist im Moment das Einzige, was irgendwie frisch im Ansatz rüberkommt. Also über Cody und Drew müssen wir nicht sprechen. Jacob haben wir schon angesprochen, ist auch nicht das Gelbe vom Ei. Über die Segmente, über die ich eben hinweggegangen bin, ist jetzt auch nicht so der Knaller. Und Carmelo Hayes und The Miz und Damian Priest und so, das ist alles nicht so das Gelbe vom Ei. Auch die Motor City Machine Guns können da eine knuddelige Promo halten, wie sie mögen, und ein Match gewinnen. Das juckt nicht so wirklich was. Deswegen, Publikumreaktion irgendwie nicht so dolle. Aber Chris, das Einzige, was irgendwie mir so ein bisschen Hoffnung bereitet gerade, ist MFT gegen die Six, weil ich einfach Solo so gut finde. Und die Hoffnung, dass Ilja irgendwie was draus machen darf und nicht unter ferner Liefen versinkt. Also, wenn ich die WWE ein bisschen negativ quasi angegriffen habe, kann ich hier auf jeden Fall sagen, diese, ja, was, 35, 40 Minuten mit Entrance, mit Segment, mit Match und Endsegment, die waren wirklich gut. Also das hat auch Spaß gemacht, den Bericht da zu schreiben. Ich finde, man hat es auch gut gemacht, dass man da auch genutzt hat, okay, Miss hat im Büro gehört, dass Sammy trotzdem die Open Challenge machen will und hat sich gedacht, ja gut, dann werde ich das direkt ausnutzen. Finde ich gut, dass da auch mal logische Sachen passieren und dann natürlich Carmelo Hayes. Habe ich nicht zugesagt, hast du recht, danke für die Ergänzung. Genau. Dann Carmelo Hayes, der die Fehde voranführt, indem er ihn dieses Match kostet. Und dann eben diese überraschende Rückkehr von Ilja, der auf jeden Fall ein Thema war bei unserem Podcast zum bezüglich Division. Auch natürlich bei mir eine Enttäuschung wegen den Publikumsreaktionen, zieht aber auch darin mit sich, dass, wir kommen immer wieder drauf zurück, kein erkennbarer Theme-Song. Nichts, wo du sagst, okay, die ersten Takte, ja, ich möchte, CM Punk-Vergleich ist schwierig, aber dieser statische Ton ist einfach genial für jemanden, oder der Gong, oder Edge, ja, you think you know me und so weiter. Hätte man das in seiner Zeit bei Raw etablieren können, wäre das natürlich, glaube ich, besser gewesen. Match, Leute, schaut es euch an. Ich bin mir überzeugt davon, WWE wird das Ding sicherlich mal in voller Länge hochladen. Ich schaue gerade, was bei uns schon oben ist. Ne? Aber es gibt, glaube ich, genug Möglichkeiten, das Match zu sehen, ohne irgendwelche Tipps zu geben. Und ich habe schon vergessen, wie gut Dragunov ist, weil wir haben diese Kommentare bekommen. Ja, er muss zu Vision auf jeden Fall. Und ich war so, ja. Weil ich habe einfach ihn aus den Augen verloren und habe vergessen, wie verdammt gut er ist und wie sehr er über die Brutalität kommt. Und Sammy hat das auch aber sowas von angenommen. Ich glaube, du merkst Sammy auch an, dass er auch mal richtig Bock hat, raus aus dem WWE, aus dem WWE-Ding rauszukommen, wo du, schau bitte, wo die Main-Kamera ist und ja, du hast deine 3, 4 Moves, hast dein Comeback und passt hier. Ich erinnere mich an ein Segment im Match, wo sie sich einfach wirklich legit gespankt haben, geprügelt haben, aufeinander eingeprügelt haben. Und da sind die Fans auch steil gegangen. Auch ein cooler Effekt, dass der Titel wechselt und Sammy sich dafür eingesetzt hat. Meine einzige Sorge, ich bin ein Sorgenkind, obwohl das ist eigentlich ganz anders zu verwerten, das Wort, aber ich sorge mich trotzdem um Dragunov, denn Sami Zayn und dieser United States Open Challenge, so sehr es natürlich bei Leuten Ripper von Cena ist, so sehr muss ich aber sagen, dass er es absolut perfekt gemacht hat. Man hat ihm natürlich gute Gegner gegeben. Aber sei es drum, es gibt das gute Roster, damit du gute Matches hast. Und ich muss sagen, ich werde es vermissen, denn als ich SmackDown gemacht habe, war ehrlich, als er bei diesem Segment gesagt hat, er macht die Open Challenge, habe ich Bock gehabt. Ich habe Lust gehabt, das zu sehen, weil ich einfach, dieser Mysterium-Faktor, wer wird's? Und ich weiß, dass es ein gutes Match wird. Und er ist da komplett aufgegangen. Du hast erwähnt, seine Aktie geht rauf und runter. Sie war so hoch. Und diesem Titel hat so gut getan. Meine Sorge ist, dass, ich frage mich jetzt, okay, macht Dragunov einfach jetzt weiter mit der Open Challenge? Oder ist es einfach dann ein zu großer Rip-Off? Weil ich befürchte, dass auf eigenen Beinen nicht zurechtkommen wird mit der Regentschaft, dass sie vielleicht zu früh kommt, dass die Fans sie noch nicht kennengelernt haben, richtig? Ja, sehe ich auch so. Da habe ich ein bisschen Sorge. MFT und Wyatt habe ich große Lust gehabt auf ein Match der beiden und haben mir gedacht, weißt du, wir haben Wargames, bevor du da wieder krampfhaft die Bloodline reinhaust, hau diese beiden Teams rein und lass sie sich verprügeln bis zum geht nicht mehr. Einfach rein. Gib ihnen 20 Tische, 20 Stühle, Mülleimer, Werkzeug, was auch immer und lasse sich um diese, am besten gib noch die Titel rein, dass sie auf dem Spiel stehen. Das hätte für mich mehr Wert als ein stinknormales Wargames-Match, wo die Bloodline sich wieder zusammentut für einen One-Off, weil das hier hat dann, glaube ich, auch mehr Wert, weil die Teams ja länger zusammen sind und daraufhin auch zusammenbleiben. Deswegen ein Stare-Down, das mich an die guten alten Zeiten erinnern da zwischen Wyatt Family und Usos und Shield. Also natürlich die Aura war damals größer, aber ich fand eigentlich, dass die sich hier nicht lumpen lassen müssen. Das war schon gut, hat mir sehr gut gefallen. Die Fans enttäuschend, ja, aber muss sagen, vielleicht ist es irgendwie auch, dass man durch die Europa- und Australien-Geschichte diese Reaktion gar nicht mehr hört, weil sie einfach so leise sind. Also vielleicht ist da auch irgendwie was passiert. Oder WWE dreht wieder an irgendetwas, damit sie ja nicht Dragunov als einen guten Superstar darstellen. Sei es drum. Diese 40 Minuten von SmackDown waren wirklich fantastisch. Und da bekommst du auch direkt Lust. Dass ich Sorgen habe um Dragunov, liegt einfach nur daran, dass Triple H mit solchen Superstars aus irgendeinem Grund nicht viel anfangen kann. Ja, deswegen, ich trauere sogar ein bisschen der Sami Zayn Open Challenge hinterher. Und ich befürchte fast, dass er jetzt wieder dorthin zurückkehrt, wo wir beide mit ihm nichts anfangen können. Aber wer weiß, vielleicht kann er das Momentum mitnehmen. Vielleicht geht er auf Cody danach. Und Dragunov, ich weiß nicht, ich würde es fast einfach probieren, auch ihm die Open Challenge zu geben. Aber das werden wir ja sehen. Ich bleibe erstmal beim Positiven und sage, schaut euch das Match an, Leute, ihr werdet es nicht bereuen. Ja, das kann man auf jeden Fall sagen. Ganz kurz, also Sorgenkind, das bist du natürlich nicht, Chris. Also wenn, wär's glaube ich auch Jake Paul, glaube ich. Der wird auch mit Problem Child immer angekündigt. Ja. Also, der kann aber auch richtig gut boxen, muss man sagen, tatsächlich. Also das ist was anderes. Und also diese Geschichte mit Ilja, Open Challenge oder Storyline. Wenn du es gut machst, ist es eigentlich egal. Da kannst du mit beiden Sachen was machen. Denn Ilja braucht auf jeden Fall Profil. Deswegen wäre eine Storyline ganz gut. Allerdings, wir wissen, wie WWE Stories erzählt. Und da könnte es mit Ilja sein, dass er einfach in die Belanglosigkeit gebuckt wird. Das ist einfach zu befürchten. Open Challenges wäre was Abklatschmäßiges. Deswegen bin ich da auch ein bisschen zurückhaltend. Andererseits ist vielleicht das der Weg, Ilja zu Profil zu verhelfen bei WWEs Booking-Künsten derzeit. Deswegen, je länger ich drüber nachdenke, also ich hatte da Sonntag auch noch eine differenzierte Auffassung zu, aber je länger ich drüber nachdenke, vielleicht ist diese Open-Challenge-Geschichte für Ilja derzeit das Beste, mit der blöden Begründung, weil es ihm vom WWE-Booking fernhält. Und das ist eigentlich ein Schlag ins Gesicht fürs Booking. Wenn du sagst, dass Ilja bitte Open Challenges fortführen soll, weil man dem WWE Creative Team nicht zutraut, ihm eine gute Storyline zu geben, ja, dann gute Nacht, Marie. Also dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Ist nicht gut eigentlich, ja. Nee, ganz, ganz schlimm. Aber es war bei Sammy ja auch so. Sammys Storyline waren einfach scheiße, die er die meiste Zeit über hatte, wenn er nicht bei der Bloodline rumgetigert ist oder als obdachloser Verschwörungstheoretiker unterwegs war. Sami Zayns Babyface-Storyline waren einfach langweiliger Mist. Sami Zayn ist overgekommen durch die Open-Challenge-Geschichte mit John Cena und auch danach und nicht wegen des WWE-Bookings. Das ist also, da gibt's Beispiele für, die man hier anführen könnte, noch und nöcher. Und das ist für Ilja natürlich ein Problem. Und das ist, deswegen bin ich genau wie du, oh, gruselig. Was die Wargames-Geschichte angeht, da hat man ja schon was ich für Horrorgeschichten gehört, oder was heißt Horror, ich sag mal interessante Geschichten gehört. Also ursprünglich ging's wohl mit The Vision, die von Brock unterstützt hätten werden sollen und wohl auch Austin Theory. Ob das alles so, das klingt sehr nach KI, ehrlich gesagt. Und das hätte der Grund dafür sein sollen, dass sich Roman mit Punk zusammentut und dann die alte Bloodline, weiß der Geier. Also, das klingt nach hoher Booking-Kunst tatsächlich. Das ist ja vom Tisch nun. Rollins ist raus, Vision gesprengt. Und es kann tatsächlich sein, dass man jetzt mit dieser Paarung geht, die du angesprochen hast. Also Wyatts gegen MFT. Und ohne Scherz, das sehe ich aber deutlich lieber, ja, als ich irgendwas mit Rollins gesehen hätte, so blöd das klingt. Und die Bloodline haben wir, glaube ich, die letzten 2 Jahre in der Chamber gehabt. Das hätte jetzt auch ein bisschen Aufguss-Feeling gehabt. Und doch dann doch lieber so. Und vor allen Dingen, die werden es dann ja auch echt versuchen. Und das ist ein Sieg, wenn du da MFT overgehen lässt. Die brauchen das auch, ne? Also deswegen, also ich bin gespannt. Allein schon, weil es frisch ist, würde ich es mir gerne angucken wollen. Ja. Ich hätte da Lust drauf, ganz ehrlich. Ich auch. Also mal gucken, die Fans müssen es irgendwie noch kaufen. Also wenn das in Schönheit stirbt, das wäre fürchterlich. Also du brauchst da ein bisschen Crowd-Reaction. Und da ist WWE gefordert und das wird beim gleichen Problem wie eben, Stichwort Creative Team und Storytelling. Gute Nacht, Marie. Also wenn diese Teams sich alleine da wie Baron von Münchhausen aus dem Booking-Sumpf ziehen sollen, Da müssen sie aber auch genauso gut Märchen erzählen können wie der Lügenbaron, damit das funktioniert. Also auf das Creative-Team darf man da derzeit wohl nicht so richtig hoffen. TKO denkt ja nur, wie können wir noch ein bisschen mehr Geld verdienen. Und ja, mal schauen. Ja, das war SmackDown. Also viel Licht, viel Schatten. Also extrem viel Licht, extrem viel Schatten bei etwas Licht. Na, also es gab wenig Solides. Es war eben entweder wirklich mau oder es war wirklich großartig. Und damit gehen wir rüber zur roten Gefahr. Mal gucken, Chris hat schon angedeutet, Raw hatte auch nicht nur lichte Momente. Also Raw hat tatsächlich, es ist da einiges passiert und war auch manches dabei, das werden wir besprechen, was ich ganz cool fand. Aber ja, die Gerüchte haben sich dann bestätigt. Beim Eröffnungssegment haben wir schon gesehen, Adam Pearce steht bereit, hat ein Update zu Seth Rollins, unterbrochen von ja der neuen Vision. Bronson Reed, Bron Breakker und Paul Heyman. Übrigens, sage ich jetzt schon, Breakker mit dieser Weltschwergewichtstitel sieht verdammt gut aus. Gibt auch im Netz ein Bild. Es ist so ein Bild, als hätte es jemand mit einer Oldschool-Kamera aus den 80ern, 90ern aufgenommen von ihm. Das sieht fantastisch aus. Ich hoffe, ich kann das rausgraben und dir mal zeigen. Der Titel steht ihm. Also es ist eigentlich angerichtet, müsste man meinen. Auf jeden Fall, Rollins ja lange, lange raus, offenbar. Hat sich auch nicht gezeigt. Hat den Titel hier nicht selbst abgegeben, sondern hat... Ja, Adam Pearce hat auf Anfrage von Breakker auch brav gefragt und bitte gesagt. Dieser hat ihm dann Heyman gegeben und Heyman weiter an Pearce. Und es wird aber nicht zu lange dauern, bis wir einen neuen Champion haben. Bei Saturday Night's Main Event wird es ein Match geben um den nun vakanten Titel. CM Punk hat sich den Spot schon verdient und heute haben wir eine Battle Royale, um den Herausforderer zu ermitteln. Narch! Ja, es ist wie es ist. Das ist am besten zusammengefasst, tatsächlich. Und Heyman hat dann gesagt, ja, also ich hab jetzt Rollins nicht irgendwie einfach nur so betrogen. Ich habe ihn betrogen für die Zukunft. Und die Zukunft sind eben Bron Breakker und Bronson Reed. Und es war ja klar, Seth kann diese Company nicht mal auf seinen Schultern tragen, denn die eine ist ja jetzt quasi kaputt gegangen. Und die beiden sollen ja eigentlich auch später in der Battle Royale stehen. Ich werde direkt mal alle Vision-Segmente abfrühstücken, dann können wir gerne ein bisschen... Ja, sehr gern, sehr gern. Denn es gab ein Segment, das war richtig, richtig gut. Ja, ich glaube, ich weiß, welches du meinst. Ja. Und ich glaube, das kommt sogar in der Chronologie als nächstes, denn Becky hatte auch ein Match, hat ihren Titel mehr oder weniger verteidigt, aber darum geht es im Moment gar nicht. Sie hat Paul Heyman konfrontiert und holy shit, so sehr Becky ist bei uns, würde ich nicht sagen, ein Sami Zayn oder Drew McIntyre. Doch, sie, das kann man, finde ich, sagen. Ja, oder? Ja, doch, mittlerweile ja. Ist sie das, weil... Also eher noch ein Tick positiv, weil am Ende geht sich's aus bei ihr, habe ich immer das Gefühl. Ja. Sie macht immer was draus, ne? Aber ich finde den Vergleich nicht schlecht. Genau. Auf jeden Fall hat sich Pearce vorher einfach mal ein bisschen revanchiert, ja, und hat in derselben Art und Manier Heyman so aufgefordert, ja, da bitte mich doch, dass die beiden in der Battle Royale bleiben. Pearce hat sie auf jeden Fall rausgeworfen. Die beiden sind nicht in der Battle Royale. Aber viel wichtiger, Becky Lynch mit einem sehr intensiven Blick und sie hat eine feine Promo gehalten, indem sie wirklich mit ruhiger Stimme immer näher zu Heyman, der natürlich, wie er das macht, schon komplett ängstlich. Und sie hat grundsätzlich gesagt, du pass auf, du weißt gar nicht, was du gemacht hast. Ja? Wenn Seth wieder fertig ist, er wird euch nicht einfach nur jagen, ja? Er wird dich finden und dich töten. Und das war, hui. Also nee, sogar noch geiler, hat sie gesagt. Sie hat gesagt, du, Heyman, du musst dir keine Sorgen machen. Er interessiert sich gar nicht für dich. Dich gibt das eigentlich gar nicht. Er wird deine Leute finden oder wirklich, he's gonna kill them. Ja, sie hat wirklich genau. Kill them gesagt. Aber du musst dir um nichts Gedanken machen, denn du bist nicht mal wert, dass er sich mit dir beschäftigt. Stimmt. Na? Und also, ich fand, also Heyman war Gold in dem Segment, Becky war Gold. Ich fand auch Heyman im Eröffnungssegment großartig, wie immer. Auch wenn er mit der Vision zusammenhängt. Aber das hier, bin ich genau bei dir, das war schon stark. Auch, dass Becky da nicht abgestunken ist gegen Heyman. Denn jeder muss gegen Heyman eigentlich abstinken. Aber sie hat das echt großartig gemacht. Das war ihre. Vor allem, was sie geschafft hat, ist für mich auch die Rückkehr von Seth jetzt irgendwie sogar schon heiß zu machen. Weißt du? Das hat der Seth nicht geschafft. Das hat der Seth nicht geschafft, nee. Auch das Thumbnail kann man sich alleine anschauen. Schaut euch diese Promo an, wie sie auch in sein Ohr kommt und fein, richtig gut gemacht. Mal Heyman auch sagte, du Becky, du kannst auf der richtigen Seite noch stehen. Also der schreckt ja vor nichts zurück, sondern hätte gesagt, du Becky, komm, kannst auch zu uns kommen, so nach dem Motto, noch ist da Platz. Oh, war richtig. Also für mich eins der besten Segmente seit langer, langer Zeit tatsächlich, was so Backstage-Segmente angeht. Genau, ja, stimmt. Backstage war da wirklich in letzter Zeit nicht viel zu holen. Ich weiß nicht, passt die Battle Royale direkt dazu? Ja, doch, lass uns das in einem Abwasch machen, finde ich gut. Genau. Dann gab es eben die Battle Royale und ich muss eines sagen, ich hab die Grafik für dieses Match gesehen. Und da war alles bei, was nicht Rang und Namen hat. Ja, das ist es, Leute. Also, ich kann das gerne mal durchlesen, wer jetzt am Ende dabei war. LA Knight, Jimmy Uso, AJ Styles, Dragon Lee, Sheamus, El Grande Americano, Ivar, Finn Balor, JD McDonough, Dominic Mysterio, Grayson Waller, Kofi Kingston, Otis, Tozawa, Rusev, Penta. Wie kann man da die beiden nicht reinbringen? Ich verstehe es nicht. Also, und es kommt ja schlimmer. Und da bleibe ich dabei, Leute. Also, man hat den schlimmstmöglichen Gegner für CM Punk gewählt. Ja. Es ist Jey Uso. Also, da sitzt du in Creative und sagst, mach mal Cody gegen Drew und dann sagen sie, naja, mach mal es noch schlimmer, mach mal CM Punk gegen Jey Uso. Um die vakante Weltschwergewichtsklasse. Also ich sitze noch letzte Woche mit dir und ich denke mir tut's leid um Seth, aber das ist ja das, was WWE dann super spannend machen kann. Aus der Not kommt dann der neue Champion und wir probieren einfach mal was. Ein 46-jähriger CM Punk und ein so kalter Jey Uso, dem man den Titel weggenommen hat, weil man gecheckt hat, dass er es nicht ist. Nur weil die Fans ein Theme singen wie bei Seth Rollins. Versteh mich nicht falsch, hier jetzt wirklich von dieser Liste am meisten noch Dominik für mich. Ja, der ist zu heiß im Moment. Aber niemand. Du, AJ, ja, nee. Penta vielleicht. Aber der verliert gefühlt auch nur noch. Ich gehe auch noch mal kurz durch. Wen hätte man denn da nehmen können? LA Knight haben viele gefordert im Netz. Fühle ich überhaupt nicht mehr. Ja, wär auch. Boah, also da, vielleicht noch El Grande Americano hätte noch einen Gag-Faktor gewesen. Glaube ich. Den aber hättest niemand, du nehmen können. Grayson Waller hätte ich gut gefunden. Hätte ich sogar großartig gefunden, weil das ist ja völlig belanglos. Otis hätte ich gefeiert. Und Akira Tozawa hätte ich gefeiert. Akira Tozawa, das wär ein Match geworden. Ja, komm. Also nein, da ist nichts Seriöses drin. Ich frage mich halt, warum machst du es nicht doch direkt mit Bronson Reed oder Breaker? Nimm einen der beiden, stell ihn gegen Punk. Ja, habe ich mich auch gefragt. Warum wartest du? Vor allen Dingen, sie sind der Grund, dass es zu diesem Split gekommen ist. Also Storyline-mäßig, man hätte es ja gar nicht mit diesem Split jetzt eigentlich gewollt. Der wäre später gekommen, nach allem, was man gehört hat. So. Aber wenn du ihn bringst, dann musst du die ganzen 9 Yard gehen. So, also dann musst du alles machen. Also beim Football wird man 10 Yard sagen, ich weiß. So, aber dieser Spruch, the whole 9 Yards, wurde ich auch schon gefragt, das ist so ein Sprichwort, wobei dem keiner genau weiß, wo es herkommt und was seine Bedeutung ist. Irgendwie aus Amerika, könnte aus dem Schneiderbereich kommen, ich weiß es nicht genau. So, aber da musst du eben das ganze Programm machen. Da musst du das Ding durchziehen. Oder man könnte erwägen, es durchzuziehen. Denn The Vision, die sind jetzt heiß gewesen. Oder sie sind immer noch heiß, weil Heyman einfach mit den beiden Jungs einen super Job macht. Und du hättest beide nehmen können. Du hättest Bronson nehmen können, weil er gerade gegen Roman gewonnen hat. Du hättest Bron nehmen können, weil er der Inszenator des Splits war. Er war der, der den Gürtel gehalten hat. Er war der Wortführer letzten Endes. Und er wäre bereit gewesen, den Titel zu nehmen. Er wäre bereit gewesen. Auch Bronson, von mir aus hättest du es auch geben können. Aber so wie die letzten beiden Ausgaben waren, wäre Bron tatsächlich doch derjenige wohl gewesen. Welcher? Und er hätte das Ding bis Mania tragen können. Ohne Stress. Und jetzt haben wir Opa Punk oder Yeetiger Jay. Hurra! Aber das ist es ja. Ich verstehe nicht, warum. Bitte, wenn ich dort sitze, sage ich, hey, wir haben das nächste Jahr für die Weltschwergewichts Championship. Wir haben es fertig gebuckt, Leute. Gib Bron Breakker diesen Titel. Und er hält ihn und verteidigt ihn. Und wir warten einfach, bis Seth fit ist. Das ist ja eine Fehde, die schreibt sich so oder so von selbst. Becky hat's auf den Weg gebracht mit dieser wunderbaren Promo. Und irgendwann kommt Seth und du hast diese Fehde um diesen Titel. Und dann bringt er sich nochmal over, indem er Seth dann nochmal besiegt. Vor allem, du kannst ihn die Regentschaft starten, indem du ihn CM Punk besiegen lässt. Punk braucht den Titel nicht. Und du beginnst die Regentschaft schon mit einem großen Sieg. Und meinetwegen kannst du sogar schon langsam ein paar Animositäten zwischen ihm und Bronson Reed machen. Oder du machst es anders und die beiden gewinnen zusammen diese Battle Royale und wir haben ein Triple Threat Match. Und einer von den beiden gewinnt, am besten Bronson Reed, damit man anfängt chronologisch quasi, der eigentlich nicht prädestiniert ist. Und dann holt sich Breakker diesen Titel und dann hält er ihn mal ein Jahr. Aber Jey Uso, also ich kann das nicht akzeptieren. Diese Matches dürfen nicht auf die Karte. Ob Saturday Night's Main Event, Crown Jewel, Rumble, Mania oder sonst wo. Das geht nicht. Und das ist so schade, weil so eine Verletzung ist so tragisch, aber sie gibt so viele Möglichkeiten. Vor allem, es ist die Seth Rollins Championship, es ist so, so egal. Und dieser Titel, allein diese Thumbnails mit Breakker, mit diesem Titel, es passt, er sieht so gut aus damit. Geh bitte die whole 9 Yards, um das von dir zu stehlen. Probier etwas aus, Triple H, bitte doch. Aber jetzt haben wir eben CM Punk gegen Jey Uso. Niemand kann mir erklären, warum. Keiner auf diesem Planeten, davon bin ich überzeugt, kann mir erklären, warum. Und wenn jemand sagt, ja, aber die Fans kaufen seine Shirts und singen sein Lied, dann werfe ich meinen Computer aus dem Fenster. Das verspreche ich euch. Also viel Potenzial. Und nichts darf, es ist jetzt nicht grundsätzlich, wo ich mich auf Jey Uso einschießen möchte. Das Feld zeigt mir schon ein gravierendes Problem im Raw-Roster. Aber du hattest alles auf dem Papier und hast dich für die langweilige und in Anführungszeichen sichere Variante entschieden, weil du aus irgendeinem Grund Angst hast. Und ich verstehe nicht, warum. Ich kann es echt nicht verstehen. Nee, ich eben auch nicht. Also du hast es sehr schön gesagt, das ist die sichere Variante. Das ist eine Übergangslösung, die kannst du immer aus dem Ärmel schütteln. Die ist genauso belanglos wie safe, das stimmt. Und aus irgendeinem Grund hat man jetzt gesagt, nö, wir pullen den Trigger jetzt nicht. Mit einer Begründung, die ich nicht verstehe. Vielleicht hat man mit Punk irgendwie noch ganz große, tolle Ideen. Kann ich mir nicht vorstellen, dass da irgendwie jetzt noch bookingmäßig der große Swerve oder so kommt. Selbst ein Heel-Turn wird keinen jucken. Ja, doch, natürlich, wird natürlich schon einen gewissen Widerhall geben, aber so innovativ ist das dann jetzt auch nicht. Ja, schade. Also ich hätte mich auch hier durchaus auf Bron gefreut. Das Momentum ist da, Heyman ist da. Ich hätte auch, anders als du, noch keine Animositäten zwischen Bronson und Bron gesät, weil die einfach zu gut funktionieren derzeit zu dritt. Du hättest echt was gehabt. Er hätte Sammy wegflügen können, hätte irgendwie so ein Crossover-Match machen können. Er hätte Mysterio wegflügen können. Auch Sheamus. Ja, das ist so viel. Sheamus wäre geiles Match geworden. Ja. Ne? Also, wenn ich mal, von mir aus auch Rusev hätte man noch da Rusev, bringen können. Ja, natürlich. Ne? Was haben wir hier noch? Dragon Lee wäre auch ein gutes Match gewesen, tatsächlich. Also, da wär was gewesen. Ne? Und nun musst du erstmal das Ganze, ja, Verwaltungsmodus mit Punk oder Jay. Also ich denke mal, es wird wohl Punk werden. Ja. Und ja, vielleicht hat Punk das so im Vertrag stehen. 2025 zweimal Champion oder so, keine Ahnung. Und dann musst du es eben so machen. Aber eigentlich kannst du jetzt das Jahr abhaken. Das Einzige, was noch kommt, ist dann Cenas letztes Match. Vielleicht noch Cena, er wird ja, nee, warte. Ist Cena auch bei, nee, dieses Jahr ist bei Saturday Night's Main Event, ist er jetzt nicht dabei. Dein Abschiedsmatch wird bei Saturday Night's Main Event sein. Genau, ja. Aber er ist bei der Series noch dabei, glaube ich. Ja, ist er? Genau, ich denke, zweimal Raw, Series und Saturday Night's Main Event. Ja, gucke mal. Das heißt, das ist jetzt eigentlich noch das Einzige, was dieses Jahr noch einigermaßen zu verfolgen ist. Rollins raus, Punk-Regentschaft, Cody schläft alle ein und ja, guten Appetit. Vielleicht lässt Brock sich noch mal sehen oder so. Stimmt, wo ist der eigentlich? Ja, der wird nach Auftritt in Millionen bezahlt. Also, mal gucken. Ja, muss man gut aufteilen, stimmt. Ja, Brock macht jetzt Charity-Events, habe ich gehört. Das macht er, glaube ich, auch so gut wie kein anderer. Oh Gott, Brock by Charity, das. Aber das hat er irgendwie geschafft. Ne? Also solche Sachen, da musst du gar nicht erst fragen bei Brock, glaube ich. Da kriegst du gleich ein F5. Also das sollte man lassen. Ach Gott. Ja, ja, gut, Chris, den Rest von Raw können wir ja kurz halten. Es gab ein paar Titelmatches, aber randomer können sie kaum sein, ne? Ja, also das können wir schnell abflügen, dann können wir die Leute glücklich machen, noch mit ein paar Pin- oder Kickout-Sachen. Dann wird der Podcast eigentlich interessant, ja. genau, ja, also wir hatten ein World Tag Team Championship Match, das haben zugegeben, hat man schon lange auch aufgebaut. Also AJ Styles und Dragon Lee sind schon länger ein Tag-Team. AJ hat einen kurzen Ausflug gemacht in die John Cena Abschiedstour. Und Finn Balor und JD McDonagh zugegeben auch hier. Die Story ist eigentlich ganz, ganz gut erzählt. Es war ja Dominik, der sie in diese Bredouille gebracht hat letzte Woche. Und sie haben ja auch bei einem Segment gesagt, ja, heute hat jeder was zu tun. Das heißt, nicht auf die anderen irgendwie zählen. Wir können nicht jedem helfen. Und AJ und Dragon Lee in einem ganz ordentlichen Match sogar haben sie dann die Titel gewonnen. Finde ich nicht so schlecht, weil irgendwie haben bei Balor und McDonagh sie nie verteidigt. Gleichwohl ist es auch ziemlich egal, wo die Titel sind. Für AJ, keine Ahnung, freut sich ein kleiner Teil von mir noch, dass er einen Titel halten kann, bevor es dann nächstes Jahr zu Ende geht. Ich sehe den Sinn ehrlich gesagt nicht bei diesem Titelwechsel, weil du hast schon recht, die waren bei Judgment Day jetzt nicht so häufig in der Verteidigung, aber sie passten da eben gut rein, ne? Das finde ich schon. Und das ist so ein Random-Titelwechsel. Ich glaube nicht, also vielleicht, dass Styles nochmal auf dem Weg nach draußen einen Titel halten darf oder so. Keine Ahnung, das wird wohl der Hintergrund sein. Ich glaube auch, ja. Aber da ist kein Follow-up-Booking, glaube ich. Das ist einfach für den Moment und wird er ein, zweimal verteidigen und dann werden sie den Titel verlieren und ja, schönen Dank. Aber mal gucken, vielleicht ist ja der Bookingstein der Weisen hier versteckt und ich lasse mich gerne überraschen. Wer weiß, also das wäre dann die Überraschung des Jahres. Das wäre es dann, ja. Genau, dann ein weiteres Titelmatch, Intercontinental Championship, Dominik verteidigt gegen Rusev, erneut in einer skurrilen Manier, Penta hat sich auch eingemischt, Rusev wollte davon nichts wissen und hat sich dann, ja, ein Low Blow gefangen. Grundsätzlich habe ich, wie gesagt, damit gar kein Thema, ich finde es halt irgendwie blöd, wie man Penta runtergebuckt hat über die letzten Monate. Das war also ein Debüt vom Allerfeinsten, richtig toll. Und irgendwann begannen dann diese random Niederlagen. Und auch hier verstehe ich nicht, warum, denn ich weiß, ich nerv die Leute damit. Aber stell dir vor, er hätte dieses Booking konsequent bis heute gehabt. Alter, perfekt für die Battle Royale, für ein Match gegen CM Punk. Das ist doch ideal, um ihm da vielleicht sogar den Titel zu geben. Denn du, wo ist denn da, where is the harm, sagt man im Englischen. Weil probier doch Sachen aus. Und hier wirkt er wirklich ziemlich dusselig und das finde ich sehr, sehr schade. Rusev, perfekt, wie man ihn einsetzt, finde ich. Miss Dominic Mysterio, das heißeste Eisen. Und bei Penta, ja, leider irgendwie auf den Boden der Tatsachen zurück wie Rey Fénix bei SmackDown. Ja, man wartet eigentlich nur darauf, dass man die beiden Part und als Tag Team dann ebenfalls versauern lässt, wahrscheinlich. Ja, versauern lässt, das ist ja schön gesagt, ja. Intercontinental Women's Championship Match, Maxine Dupri. Die Story hier ist, dass sie sich quasi von der duseligen Diva hochtrainiert zu jemand, der auch Becky besiegen kann oder die auch Becky besiegen kann. War okay und Becky hat sich dann durch eine Disqualifikation quasi retten können, aber Beckys Aufgabe in dieser Ausgabe war nicht die, um ein Talent overzubringen, sondern für dieses tolle, tolle Segment gegen Paul Heyman. Ich werde das lange, lange nicht vergessen. Und Stephanie hat gegen Roxanne Perez gewonnen. Unsere liebe Perez verliert mir zu viel in letzter Zeit. Es gab eine Rückkehr von Nikki Bella, die Stephanie vor einem Angriff geschützt hat von den Judgment Day Mädels. Das heißt, ein schwieriger Tag für Judgment Day, bis auch Dominik, der verteidigen konnte. Ich bleibe dabei. Die Titelregentschaft von Stephanie unterstützt meine These, dass wir uns um Dragon noch Sorgen machen müssen. Ja. Mehr sage ich dazu nicht. Ja, und, bestimmt. Genau. Und dann war es auch. Dann gab es auch schon die Battle Royale. Also SmackDown war tatsächlich schon nicht so gut, aber SmackDown wird gerettet von für mich großartigen 40 Minuten. Bei Raw ein tolles, tolles Becky-Segment, ein gutes Tag-Team-Championship-Match, aber sonst höchst enttäuschend und belanglos. Also, ja, Opening-Segment war auch stark, fand ich. Ja, okay, ja, stimmt, weil Heyman ist rettet. Genau, ja. Genau. Und weil die drei einfach so schön flutschen, finde ich. Also, ja, das ist grundsätzlich, gerne. Genau, Vision zu den dreien, das hat grundsätzlich haben wir eh das bekommen, was wir wollen. Genau. Aber trotzdem ist Jey Uso im Titelmatch. Also, ja, ich möchte da gar nicht viel drüber reden. Ich werde dann nur wütend. Also, wir schauen, was passiert. Aber wir werden schauen, ob wir uns mit Saturday Night's Main Event wirklich herumkämpfen müssen. Ich habe wirklich gar keine Lust auf dieses Event bis jetzt. Nee, ich hab's ja, also wir müssen mal schauen, wie wir das am besten machen. Also so richtig heiß drauf, also was ich nicht gucken muss, werde ich nicht gucken. Das wird ja wieder gnadenlos werbezerstückelt sein. Vielleicht, mal schauen. Das kann man sich die Ergebnisse angucken und dann sieht man, ob man bestimmte Sachen sich anschauen sollte. Also ich sehe es auch nicht ein, werbezerstückelten Schrott mir anzugucken, ganz ehrlich. Also das sind Matches, die ich schon auf meinem WWE-Network nicht gucken wollen würde. Und dann noch dieses Werbezerstückelschrott. Also kann sein, dass Chris und ich hier wirklich sagen, thank you, but no thank you. Also weiß ich nicht. Wir müssen mal gucken. Wir wollen auch euch jetzt überhaupt nicht irgendwas schlecht reden oder sowas, aber was WWE dann mit diesen Saturday Night's Main Event Matches auf YouTube macht, das ist hart grenzwertig, um es mal diplomatisch zu sagen, was diese Werbung angeht. Und da muss man dann auch irgendwann für sich, also wo ist die Grenze erreicht? Ja, da ist sie zum Teil tatsächlich. Genau, da ist die Grenze. Da ist die Grenze erreicht. Und nee, Leute, das also. Ja, wir gucken mal. Also wir werden natürlich drüber sprechen und wenn wir drüber sprechen, werden auch nur über das sprechen, was wir geguckt haben, ist ja auch vollkommen klar. Und wir werden da schon irgendeinen Weg finden, dass wir da sprechfähig sind. Und sei es, dass die Sprechfähigkeit darin besteht, dass wir sagen, wir ignorieren diese Show. Aber irgendwas werden wir schon finden. Kommen wir zum schönen Teil, nämlich zu Pin or Kickout. Da wird die Stimmlage doch gleich höher. genau, ich habe hier auch YouTube schon offen. Nutze die Gelegenheit und grüße direkt auch Sebastian Brandt. Viel Fortune grüße ich. Oder viel Fortuna wahrscheinlich, ja. Und der hat auch eine Pin oder Knockout. Knockout steht hier sogar. Pin oder Knockout, geil! Das ist gut, das lese ich gerade. Ich frage mich, ob das sogar gemeint war, so toll. Und zwar Pin oder Knockout. LA Knight braucht ein neues Gimmick und sollte Heel turnen. Ja, finde ich gut. Ja. Ja, ich meine, er funktioniert so, wie er ist. Und für mehr reicht es offenbar nicht, ja. Aber also für ein Face ist das nicht schlecht, da hast du vollkommen recht. Aber als Heel wäre der schon erfrischend. Stimmt, ja, weil er ist ja sehr gut, er hat eine sehr gute Promo. Also ja. Muss das wahrscheinlich. Ja, mach mal Pin. Ich grüße auch Murmeltier Monika, die schreibt Spekulatius. Ja, die Zeit ist bald gekommen für Spekulatius. DJS Blade wird gegrüßt und jetzt komme ich zu Chris Pieper, denn der hat natürlich immer wieder deutlich mehr zur Auswahl und da fangen wir auch an. So, Dominic Mysterio sollte seinen Intercontinental-Titel bei der Survivor Series in einem Fatal 4-Way-Match gegen Penta, Rusev und Sheamus verteidigen. Ja, bin ich bei Pin, ist ein knackiges Match. Penta, Sheamus, Rusev. Ja, das klingt nicht schlecht. Hast du recht. Ja, geh ich auch auf Pin, kein Knockout. Aber wirst du nicht eher TNA? Oder wo waren die Knockouts? Das waren doch die TNA-Mädels, ne? Die Knockouts. Die TNA-Mädels waren die Knockouts. Ja, genau. Stimmt. Ja. Guter Hinweis, stimmt. Pin oder Kickout. Die WWE hat es in den letzten Jahren versäumt, neue Talente in den Main Event zu pushen, wie man anhand der Battle Royale bei Raw gesehen hat. Ja, das ist ja seit Jahren Pin, ja. Würde ich sagen. Aber da kommt man wahrscheinlich in eine Diskussion, ob WWE noch überhaupt danach sucht und diese Stars braucht. Stimmt. Aber das ist eine Dings, aber ja, deutlich Pin bei mir. Ja. Mhm. Ein konsequenter Brandsplit und PLEs von nur jeweils Raw oder SmackDown würde die Mid- und Uppercard aufwerten und die WWE zwingen, bessere Geschichten zu erzählen. Nochmal bitte, das habe ich akustisch gerade so schnell nicht. Ein konsequenter Brandsplit und die PLEs von nur jeweils Raw oder SmackDown würden die Mid- und Uppercut aufwerten und WWE zwingen, bessere Geschichten zu erzählen? Das hatten wir, glaube ich, schon mal. Das war, glaube ich, 2016 eine Zeit lang, dass die eigene Brand Pay-Per-Views hatten. Ich erinnere mich daran, ja. Und die Konsequenz war, dass es auf einmal doppelte Anzahl von Pay-Per-Views gab, gefühlt. Also das hat dann nicht wirklich viel dazu beigetragen, dass die Stories kompakter waren. Eher waren die Pay-Per-Views noch verwässerter. Also man hat diese Möglichkeit, also das Booking-Team war noch überforderter gewissermaßen, weil man jetzt zwei Brands irgendwie hatten. Und ich fühle den Hintergrund dieser Geschichte, aber ich habe wirklich so Angst, dass WWE, egal wie man es bookt, es derzeit nicht an die Rampe bringt. Ja. Und deswegen bin ich bei Kick-Out, weil es ist, glaube ich, keine Frage der Art und Weise, wie man die Pay-Per-Views setzt, sondern was du mit dem, was du hast, machst. Und das ist einfach derzeit in der Midcard zu wenig. Da tut sich ja was mit Ilja jetzt, aber das könnten auch einfach nur Strohfeuer sein. Das waren sie in der Vergangenheit auch. Und deswegen tendiere ich eher zum Kick-Out. Ich bin auch bei Kick-Out. Dieser Text ist für mich komplett logisch. Und in einer Utopia-Welt der WWE ist es auch so, dass es funktioniert. Ich erinnere mich damals auch, die ersten Pay-Per-Views von SmackDown fand ich auch gut. Da war das Intercontinental-Titel-Match sogar im Main-Event, bilde ich mir ein. Mhm. Aber man hat schnell gemerkt, dass man dann einfach das WWE es nicht hinbekommt. Und jetzt traue ich es ihnen so oder so nicht zu. Deswegen, sie brauchen fast beide Brands, damit wir eine Matchcard haben, die immer auch ganz gut aussieht. Ja. Deswegen, aber ich bleibe auch bei Kick-Out. Das Match zwischen CM Punk und Jey Uso endet in einem No-Contest, weil Reed und Breaker eingreifen werden. Pin, ich rechne genau damit. Ja, irgendwas wird da dahingehend passieren, ja. Die müssen doch eingreifen und dann machst du ein Fatal 4 bei der Series oder irgend sowas. Stimmt, ja, sowas vielleicht. Also eigentlich darf es keinen Sieger geben eigentlich, wenn man es so sieht. Deswegen finde ich die Idee echt folgerichtig. Stimmt, Entschuldigung. Vielleicht habe ich mir auch zu schnell eingeschossen auf WWE und das war der Plan, aber um Reed und Breaker ins Match zu bekommen. Das wird der Plan sein, aber du wirst es dann an dem Pay-Per-View nicht machen, sondern erst bei der Series. Das wird, glaube ich, das nächste sein. Die Series muss das die dann demnächst. Die Series kommt danach, genau. Ja. Deswegen, ja, Pin. Unbedingt Pin, also alles andere wäre fürchterlich. Ich meine, wir müssten trotzdem durch wahrscheinlich 20 Minuten CM Punk gegen Jey Uso kommen. Ja, guten Appetit, bestimmt. Ja. Die vielen Teilzeitworker wie Roman Reigns, John Cena, Brock Lesnar, Logan Paul und so weiter schaden langfristig dem Produkt, da sie den anderen Talenten das Spotlight stehlen. Weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob es die Diskussion ist ja auch so, solange es, seit es Wrestling gibt. Ich weiß nicht, ob es das ist, denn wir haben ja nur auch Cody als Vollzeitworker und der funktioniert ja nun bei den Fans auch und der fischt ja bei SmackDown auch wirklich viel weg. So, und deswegen kann man sagen, ein Vollzeitworker hat den SmackDown-Titel und Rollins ist auch, finde ich, die Definition eines Vollzeitworkers, wenn er nicht verletzt ist und der hat die Shows auch geprägt wie kein anderer. Und ich finde, gerade die beiden waren der Grund, warum die Shows nicht immer toll waren. Und deswegen glaube ich nicht, dass diese Legenden das Problem sind. Cena war sogar einer der Gründe, warum das Produkt eine Zeit lang sogar halbwegs frisch rüberkam. Aber wenn du dann mit Dwayne Johnson gehst, das ist ein Riesenproblem. Aber den würde ich nicht mal als Teilzeitworker einstufen. Den würde ich als, ja, was weiß ich, über allem stehenden Vogel einstufen sozusagen. Also ich glaube, diese Legenden-Teilzeitworker sind nicht das Problem. Das Problem liegt, glaube ich, eher woanders. Ja, ich denke auch, ich überlege gerade, ja, weil man muss schon sagen, Cena, Brock, was auch immer man über ihn denken mag, Roman Reigns, wenn die da sind, ist eine andere Art von Aufmerksamkeit, muss ich halt zugeben. Es ist definitiv. Du weißt, irgendwas passiert. Logan Paul nehme ich in Klammer. Ich weiß nicht, wie ich ihn einschätzen soll. Also, aber Hillbilly Brock als Teilzeitworker war ja auch ein Knaller. Also, ja. Ne? Und der war ja auch nicht Vollzeit. Der war ja auch nur Teilzeit. Und ich fand nicht, dass Brock da den Leuten das Spotlight gestohlen hat. Also, er hat Cody overgebracht, er hat sich für Reigns hingelegt, weiß nicht. Also ja, aber früher oder lang wird's. Ich meine, wir kommen wahrscheinlich in den nächsten 2-3 Jahren in eine Phase, wo keiner von denen mehr da ist. Ja, und ich glaube, das wird dann auch das Produkt nicht besser machen, ganz ehrlich. Ja, eben. Das ist dann sind wir ja eigentlich so bei Kickout, ne? Ich bin bei Kickout, ja. Ja, sind wir bei Kickout, ja. So, Pin oder Kickout, Filmfreunde. Chris, hast du eigentlich schon One Battle After Another geguckt? Leider nicht. Ich bin heute im Kino. Okay. Schaue mir einen Film an, wie ist denn das? Good Fortune mit Keanu Reeves. Och, du grüne Neune. Ja, da bin ich mal auf deinen Bericht gespannt. Ja. Nichts bringt mich ins Kino zu diesem Film. Also, ja, trust me. Ich wurde da eingeladen und Vorfreude ist nicht so groß. Das heißt, ich hätte es mir eigentlich gern angeschaut, habe dann umgeschwenkt. Ich habe eh auf Leo eingeprügelt, aber ja, weißt du, du musst ja bei Dates meistens nachgeben. Aber, ja, das klingt, aber ich wollte gerade sagen, der Film klingt sehr, dass du gerade ein Date hast. Also, deswegen, jetzt mache ich mich aber schon wieder unbeliebt. Also niemals würde ich mir den Film angucken. Also ich habe den Trailer gesehen und ja, dachte, Dankeschön, Marie, es reicht. Es ist. Ja, ich muss da tue ich irgendwie. Also, aber ich werde berichten, aber ich sagte, irgendwie knacke ich den noch. Also ich hoffe, der ist am Ende, ich schaue ihn mir alleine an nächste Woche. Und dann. Ja, ich werde mich auch so lange noch zurückhalten. Bitte, ja. Wir besprechen das dann bei der nächsten Ausgabe. Weil ich bin ziemlich heiß auf den Film. Aber finde ich eine gute Idee, Leute, gerne Pin oder Kickout Filmfreunde Edition reinhauen. Und zwar haben wir hier, The Smashing Machine ist nicht so unterhaltsam wie der Film Das Schwergewicht mit Kevin James. Für alle, die ihn nicht kennen, übergewichtiger Biologielehrer tritt bei der UFC an, um das Musikprogramm seiner Schule zu retten. Kann ich nicht sagen, weil ich den garantiert nicht geguckt habe. Und ich werde ihn wohl auch nicht gucken. Also, wir müssen ja irgendwann noch so eine dusselige Show angucken, die schon lange nicht mehr gefordert wurde. Deswegen habe ich schon wieder vergessen, welche es war. Aber warte, was war denn das? No Mercy? Nee. Ja, No Mercy, aber ich weiß nicht, 2000, 2001, 2000, no irgendwie so. Das ist noch auf der To-Do-List. Gottes Willen. Und das würde ich eher gucken als Kevin James, egal was. Und das beinhaltet auch King of Queens. So. Habe ich auch nicht gesehen. Also ich verstehe, warum King of Queens so steil gegangen ist. Also kann ich wirklich gut. Ich habe das war eine Zeit, die kennst du gar nicht. Da hat man dann so mittags dann mal in den Fernseher reingeschaltet, nach der Schule, Arbeit, was auch immer. Und dann blieb man da kleben. Das war in diesem Daily Soap-Blog, wo, was ich da, El Bundy und King of Queens und Alf oder was da alles so lief teilweise. Wow. Und ich verstehe, warum viele King of Queens großartig finden. Aber Kevin James hat eine Zeit lang ja auch seine Kinofilmzeit gehabt. Und da habe ich jeden Film boykottiert. Also, das bringt mich auch nichts rein. Und von diesem Film habe ich gehört. Ja. Und da dachte ich so, jetzt reicht's. Also, deswegen können wir die Frage nicht beantworten, leider. Also ich nicht. Hast du ihn gesehen? Ich habe beide Filme gesehen. Ich bin bei Kickout. Also ich find Smashing Machine besser. Aber zugegeben, Schwergewicht, es ist ein süßer Film. Es ist ein süßer Film. Er ist total, also ein UFC-Fan darf es nicht zeigen. Ich glaube, der verprügelt dich und wirft den Fernseher aus dem Fenster. Aber es ist ein süßer Film. Und Cowboys Cop habe ich auch gesehen mit Kevin James. Cowboys Cop. Ich habe gehört, es gibt Gilmore Remake mit. Ich finde Smashing Machine besser, ja. Aber das Schwergewicht ist ein süßer Film. Okay, also da kann Chris nur antworten. Ja. Und ich werde auch wohl nicht in den Genuss kommen, irgendwann antworten zu können. Also das ist unwahrscheinlich, dass sich daran noch was ändert. Gegrüßt sind noch Meister Propper und Pasi der Hasi, der fragt nämlich, wieso sagt der Inder, wieso sagt der Andi immer 9 Yards gehen, wenn du beim Football 10 für einen ersten Versuch brauchst? Schau, habe ich was Neues gelernt, habe ich nicht gewusst. Ich habe es übrigens von Alvarez geklaut, der sagt immer the whole 9 Yards. Ja, 9 Yards, stimmt, der sagt das immer. Ja. Und da dachte ich, was heißt denn das? Und irgendwann habe ich es übernommen, weil ich aus dem Kontext rausgekriegt habe, was es wohl bedeuten muss. Und dann habe ich es gegoogelt und hab gemerkt, dass es irgendwie so ein Satz ist, der seit den 70er oder so irgendwie mal aufgekommen ist, aber keiner die Origin kennt, wo das herkommt. Manche sagen irgendwie aus dem Schneidereibereich, also die 9 Yard Stoff brauchst du, um irgendwie das und das ein Kleid oder so zu schneidern. weil Football passt ja nur beim besten Willen nicht. Und ja, deswegen, also sorry, ich habe das von Alvarez geklaut tatsächlich, also muss ich leider gestehen. Und er hat auch geschrieben, das Bailey-Gimmick erinnert ihn an das Festes-Gimmick damals. Stimmt. Der immer ausgerastet ist, wenn der Glockenton kam vom Timekeeper. Ja, ob das jetzt so gut ist, das kann jeder für sich entscheiden. Das wäre doch was, dass Anderson zurückkommt mit dem Festus-Gimmick. Das war doch Anderson. Nee, nicht Anderson. Luke Gallows, ja. Gallows, genau, nicht Anderson. Was rede ich denn da? Gallows natürlich, genau. Luke Gallows war das, ja. Die beiden sind nicht mehr unter WWE-Vertrag. Nee, die sind raus, genau. Genau. Und dann müsste nur noch Jesse zurückkommen und dann hätten wir wieder Festus Jesse, und Jesse. Was er wohl macht, wow. Genau, Pin oder Kickout, sowohl WWE als auch AEW sollten zu ihren alten Pay-Per-View-Konzepten samt Stages zurückkehren. AEW haben alle mehr oder weniger was mit Casinos zu tun und WWE sollte zurück zu den Pay-Per-Views wie Judgment Day, No Mercy etc. Also, das wird nicht passieren. Bei WWE wird es auf keinen Fall passieren, weil die sind dem entwachsen, so werden sie sich, glaube ich, darstellen. Wir sind jetzt nicht mehr in der Aggression, Schmuddel, Ruthless Aggression, was auch immer. Wir sind jetzt ein weltweiter Konzern und machen es serious und groß. Und bei AEW, die sagen, glaube ich, einfach, wir haben eine neue Stufe und müssen uns entwickeln und elevaten. Also, ich glaube, es wird nicht passieren. Ob es passieren sollte, boah, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Kann ich gar nicht sagen. Ist, glaube ich, egal. Ich glaube, also, ich gebe den ganzen Recht hin. Ich erinnere mich auch, also ich glaube, viele, bei mir ist die Nostalgie groß bei der SmackDown-Faust. Ich habe da angefangen, Wrestling zu schauen. Die Faust wird immer eine große Bedeutung haben. Aber wenn Triple H die jetzt bei SmackDown reinsetzt, ändert das an der Qualität der Show nichts. Das ist das Thema. Würde ich das gern sehen? Ja, aber ich habe da mal recherchiert und ich glaube, WWE verzichtet aus einem simplen Grund drauf. Es kostet zu viel Geld und zu viel Platz. Sie haben diese kleinen Stages, damit sie mehr Leute in die Shows reinbekommen. Und deswegen wird das bei WWE so schnell nicht zurückkommen, außer beim WrestleMania natürlich. AEW habe ich keine Ahnung. Bin ich nicht überhaupt nicht im Produkt drin. Ich sehe hin und wieder mal Bilder, wie John Moxley Darby Allin ertränken möchte, aber zu den Stages von AEW will ich mich hier nicht äußern, weil ich keine Ahnung habe. Deswegen bin ich grundsätzlich bei Pin, weil ich das immer sehr süß fand, die Liebe von Pay-Per-Views und den Stages. Aber zurückkommen wird das bei WWE zu 99,9% nicht mehr. Nee, also vielleicht, dass man das One Night Only oder so vielleicht mal macht, ne? Bei so einer, ja, keine Ahnung, Jubiläumssendung, genau. Aber ja, das war auf jeden Fall YouTube. Vielen Dank für die zahlreichen Kommentare und Fragen. Ich weiß nicht, ob du was im Board noch gefunden hast. Nee, tatsächlich, im Board habe ich jetzt nichts gefunden. Ich habe nochmal geschaut. Auf der Startseite glaube ich auch nicht. Und damit sind wir auch am Ende. Wir sind fertig mit dieser Ausgabe. Können jetzt nun auch leider noch keine Preview machen, wobei ein bisschen haben wir es ja schon gemacht. Also wir hoffen mal, dass da noch das ein oder andere Match auf die Card kommt. Bisher sind es nämlich nur zwei und die hauen uns jetzt nicht so vom Hocker. Aber auch darüber werden wir bei der nächsten Ausgabe nochmal sprechen. Wenn wir schon die Review eher knapp halten, machen wir auf jeden Fall eine ausführliche Preview. Und wer weiß, je nachdem, wie die Show sich darstellt, werden wir sie dann natürlich doch noch intensiver gucken. Es liegt nicht in unserer Hand. WWE hat es in der Hand, was mit dieser Show noch passiert. Ich denke, Chris, damit können wir zu den Schlussworten von dir kommen und dann machen wir einen Deckel drauf. Ja, sehr gerne. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören und für jeden, der sich denkt, ja, aber ich will trotzdem Saturday Night's Main Event schauen. Bitte, bitte schauen. Ja, nicht hier sich das madig machen lassen. Kommen ja hoffentlich noch zwei andere Matches drauf, die vielleicht mehr Intensität reinbringen. Deswegen dahingehend viel Spaß. Eine schöne restliche Woche. Bleibt gesund. Ich spüre schon ein bisschen den Hals, merke ich. Also ich hoffe, ich kann dem entgehen noch. Und deswegen werde ich mir jetzt einen Tee machen und dagegen ankämpfen. Und dann hören wir uns hoffentlich gesund nächste Woche wieder. Ja, das mit dem Tee ist eine saugute Idee. Ich glaube, ich mache das auch gleich. Ich war zwar erst vor ein paar Wochen krank, aber die Zeiten sind ja kritisch und wir müssen dem vorbeugen. Deswegen werde ich das auch gleich machen. Wünsche euch eine schöne restliche Woche, ein wunderschönes Wochenende. Bleibt auf jeden Fall sofern ihr gesund seid, bleibt gesund. Falls ihr krank seid, werdet schnell gesund. Und wir freuen uns, euch beim nächsten Mal wiederzuhören. Bei Fragen, Wünschen, Anträgen, Pin- oder Kick-Out-Fragen, ihr wisst ja, schreibt es gerne in die Kommis. Jetzt habe ich es wieder gesagt, in die Kommis. Und dann gehen wir sehr gerne drauf ein. In diesem Sinne, macht es gut, bleibt fröhlich. Bis denn. Tschüss. Ciao.